Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Episode Anmerkung zum Weltgeschehen. Nein, stimmt gar nicht. Das sind Blaupausen für eine bessere Welt. Anmerkung zum Weltgeschehen könnten wir auch mal wieder machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Vermisse ich auch so ein bisschen. Das war so ein schönes Projekt gemeinsam mit dem Göttergarten. Oh, müssen wir mal die. Vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr nochmal angehen. Vielleicht machen wir nochmal zu Silvester nochmal eine Episode. Oder nicht. Mal schauen. Ja, wir waren das Wochenende in wunderschönem Ebenbüren bei den Schwiegereltern. Und als wir heute die Koffer gepackt haben, also ursprünglich wären wir heute alle nach Hause gekommen. Die ganze Family. Aber heute beim Kofferpacken und beim Mittagessen habe ich so festgestellt, okay, ich glaube, der Göttergatte möchte ganz gerne noch ein bisschen länger bleiben mit der Prinzessin und habe ihn gefragt, hey, wenn ihr wollt, dann bleibt doch einfach länger. Ist doch nicht so schlimm. Und hat er auch nicht lange gezögert, ja, okay, wir bleiben. Also, ich glaube, keine 20 Sekunden. Ja, jetzt bin ich nach Hause alleine gefahren, bin jetzt heute Strohwitwe, morgen glaube ich auch noch, so dass die beiden erst am Dienstag wiederkommen werden. Ja, und bis dahin sind die bei Oma und Opa. Die Prinzessin wird immer agiler und will jetzt immer mehr laufen. Also das Laufen, glaube ich, kommt ziemlich bald. Also die macht jetzt sehr, sehr große Fortschritte, was das alles betrifft. Und läuft schon ganz gut an der Hand, traut sich aber noch nicht alleine zu laufen. Ich glaube, die kann das. Die kann das durchaus. Also die braucht quasi den Finger zum Festhalten nur. Die hält alleine Balance. Also die muss sich gar nicht so gut unterstützen. Sondern die schafft das schon alles ganz gut alleine. Ja, ich hoffe nicht, also ja, es kann natürlich passieren, dass der dann anfängt zu laufen und ich bin nicht dabei. Ja, das, dann ist es so. Kann man nichts machen. Ist aber auch schön, also wenn die halt anfängt zu laufen, ist es schön. Ich sehe die ja wahrscheinlich dann auch oft genug laufen, wenn ich bei den ersten Schritten dabei bin. Wobei, ja. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genau in diesem Moment, wo sie dann die ersten Schritte dabei macht, dabei ist. Ja, dann ist halt mein Mann dabei oder die Großeltern oder irgendjemand anders ist dann dabei. Ja, das ist jetzt aber auch ziemlich, das sind jetzt 11 Monate, dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten und eine Working Mom bin, wie es so schön heißt auf Neudeutsch. Und genau, das ist das Problem. Ich glaube, das, was ich mir auch irgendwie letztens überlegt habe. Also, darüber zu sprechen, also ich glaube, das ist eine recht große Seltenheit, dass eine Frau schon recht arbeiten geht, auch Vollzeit arbeiten geht, wobei ich natürlich den großen Vorteil habe, dass den sehr viele Frauen halt leider nicht haben, warum auch immer, dass der Mann zu Hause bleibt und ja, die Rollen sich dann ändern, die Rollenverteilung einfach nur sich dann ändert. Ich finde es schön, ich habe es schon mal thematisiert, dass ich es eigentlich ganz schön finde alles und eigentlich auch ganz, ganz gut. Und ich glaube, dass für die Entwicklung der Kleinen auch wichtig ist. Was aber wirklich, glaube ich, viel bei vielen ein Problem ist oder für viele irgendwo ein Thema ist, dass man nicht mehr erste Bezugsperson fürs Kind ist. Und ich glaube, das ist etwas, woran sehr viele Frauen so ein bisschen zu knabbern haben und Angst haben, diesen Alleinstellungsmerkmal zu verlieren. Dass man, das Mama ist Nummer eins fürs Kind. Und ich schon mal gesagt habe, ich finde, also man kann offen darüber sprechen. Ich finde, man sollte auch offen darüber sprechen, dass man vielleicht ein Problem damit hat, dass vielleicht nicht man selber die Bezugsperson Nummer 1 ist, sondern vielleicht der Ehemann oder die Oma oder wer auch immer das dann ist, der das Kindchen dann betreut. Man kann auch offen darüber reden, man kann auch offen sagen, dass es einen stört, dass es einen nervt, aber da kann das Kind nichts für. Und ich glaube, man tut dem Kind wirklich kein Gefallen mit, wenn man auf Biegen und Brechen versucht, zu so diesen eigenen Egoismus da reinzubringen und zu sagen, jetzt musst du mich lieb haben, jetzt muss ich die erste, will ich die erste Geige sein. Und natürlich finde ich es blöd, wenn ich merke, dass also einerseits, also jetzt nicht falsch verstehen, andererseits finde ich natürlich blöd, dass ich merke, okay, sie vermisst mich jetzt gar nicht so doll und ist ja jetzt irgendwie, ne, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist egal. Also ich glaube, das stimmt auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es ihr egal ist, ob ich da bin oder nicht. So ist es jetzt nicht. Einerseits, aber andererseits finde ich es auch ganz gut, dass sie ohne mich zurechtkommt, dass die jetzt zum Beispiel bei Oma und Opa ist und sich dann freut, bei Oma und Opa zu sein und die beiden für sie eine wichtige Rolle sind und die es voll und ganz genießt, der Aufmerksamkeit zu haben und wir als Eltern, auch mein Mann, da im Moment auch abgeschrieben sind. So muss es eigentlich auch sein, also finde ich jetzt, weil dafür kommen wir ja zu Oma und Opa, ne? Das wäre ja schlimm, wenn wir da sind und so quasi alibimäßig hier Kind gezeigt, Kind aber hat überhaupt keinen Bezug zu euch und hängt eh die ganze Zeit bei Mama und Papa rum. Also das möchte ich eigentlich nicht. Und es ist auch eine riesen Entlastung. Na, da haben wir haben jetzt auch jetzt gestern waren wir zweimal weg ohne sie und die hat sich blendend amüsiert. Also die hat nicht mal mitbekommen, dass wir nicht da waren, während wir noch vor einigen Monaten das so war. Wenn wir aus dem Haus gegangen sind, war noch alles okay, aber wenn wir zurückgekommen sind, hast du da das Schreien schon auf der Einfahrt, bei der Einfahrt gehört. Also fand ich nicht gut. Also für die Kleine halt auch sehr traumatisierend, auch blöd. Und das ist halt natürlich schön zu sehen, dass wenn wir weggehen, dass es für sie kein Trauma ist. Es ist für sie auch selbstverständlich, dass wir wiederkommen. Also dass dieses Vertrauen einfach da ist und dass die auch Oma und Opa so fern vertraut ist. Die meisten sind auch Bezugsperson für sie, ja, bei denen sie auch durchaus bleiben kann. Ja, da ist ja, leider ist das mit meiner Mutter zu einem Zerwürfnis gekommen vor einiger Zeit, dass wir eben bei ihr das nicht, es hätte hundertprozentig jetzt auch so funktioniert, also meine Mutter, die wäre für sie auch eine ganz, ganz gute Bezugsperson und die Kleine mag sie auch, die ist auch gern bei ihr und sie hat sich immer über die Oma gefreut. Ja, leider hat sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass ich einfach, also ganz ehrlich sagen muss, ich vertraue meiner Mutter nicht. Das hört sich jetzt blöd an, aber ja, ich vertraue der einfach nicht und ich glaube auch nicht, das ist sich da großartig was verändern wird jetzt in nächster Zeit. Also, ich habe schon über die Situation gesprochen, die hat uns immer darauf hingewiesen, dass es nicht normal wäre, dass unser Kind nicht läuft, beziehungsweise so wie sie krabbelt, ist irgendwie nicht normal. Also, die krabbelt halt nicht so auf allen Vieren, wie man das halt kennt, sondern die rutscht sich so vorwärts, also die so komisch seitwärts und dann schiebt sie so die Beine hinterher. Also die hat so eine abgefahrene Art, irgendwie sich fortzubewegen, also ein bisschen wie so ein kleines Äffchen. Da hat meine Mutter beschlossen, dass das halt nicht normal ist. Und wir sollten ja auch den Kinderarzt fragen, haben wir auch gefragt. Der Kinderarzt meinte, es ist alles gut. Wir sollten einfach allen, die uns, das ging aber auch auf über eins von eins, die Fresse hauen. Ja, ich habe am liebsten auch gemacht. Es ist ja auch egal. Ja, und das Ende vom Lied war... Also, ja, ist sie dann halt ohne mein Wissen und einfach hingegangen, meinte, zu irgendeinem Arzt gehen zu müssen, da nochmal zu fragen, ob das so richtig wäre. Der Arzt hat natürlich hier bestätigt, es wäre nicht richtig. Also man sucht halt immer, kann ja so lange nach irgendjemandem suchen, der einem sagt, dass das eigene Kind nicht normal wäre. Ist dann zu meinem Göttergarten gegangen und hat ihm davon berichtet, der sollte es mir auch nicht sagen. Und ach, die Geschichte war einfach nur dumm. Das war eine ganz, ganz dumme Sache. Das Problem ist, ich kann mir vorstellen, dass es ihr vielleicht auch jetzt auch leid tut, weil ich auch gesagt habe, nach diesem Zwischenfall, ich möchte erstmal keinen Kontakt mehr haben. Ich möchte erstmal auf Abstand gehen. Was ihr auch nicht darum geht, ihr das Kind vorzuenthalten, sondern einfach nur. Also es geht nicht um sie dabei. Es geht nicht darum, dass ich ihr die Nähe meines Kindes oder entziehe oder die Zuneigung meines Kindes, sondern ich möchte mein Kind davor schützen, dass jemand ihr Unrecht tut und sie unnötig mit irgendwas quält, ne, was meine Mutter ja mit mir jahrelang gemacht hat. Und das Problem ist, sie versteht das nicht. Also ich glaube, dass... das Gravierende an der ganzen Sache ist, ich kann ihr versuchen zu erklären, was da schiefgelaufen ist und warum das, was sie gemacht hat, nicht richtig war. Aber sie wird das nicht verstehen, weil für sie steht eine voll gut, ja, ich wollte nur das Beste fürs Kind. Ich wollte ja nur das Beste fürs Kind. Nein, du wolltest das Beste für dich. Das geht eigentlich dir nur um dich selber und nicht um dein Enkelkind. Und das zeigt mir halt einfach nur, dass wenn eine andere Situation sich ergibt, dass sie genauso handeln wird. Also kann ich ihr einfach nicht vertrauen. Und ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, dass jemand so uneinsichtig ist und jemand so wenig Verständnis für andere hat und so wenig, ja... nur so ihr eigenes Weltbild sieht und überhaupt nicht offen für was anderes ist. Ja. That's why wir da erstmal ohne Oma weiter klarkommen müssen. Ja, ist erstmal so. Tja. Ach ja. Ja, ansonsten zum Thema Working Mom, ich weiß nicht, also ich glaube da, was man, also generell als neue Mutter, was man nicht machen darf, ist vielleicht, glauben, man muss alles selber schaffen, man muss alles können, man muss irgendwie der Welt beweisen, wie toll man ist und wie, allmächtig man da irgendwie ist. Und das ist, glaube ich, Quatsch. Da geht man nur dran kaputt. Und das hilft auch keinem. Das hilft keinem weiter. Das habe ich nämlich versucht, irgendwie in der Anfangszeit zu machen. Es hat lang gedauert, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, nein, das brauchst du alles nicht. Das musst du nicht und das ist besser, wenn dir jemand hilft und du einfach Sachen annimmst und sagst, es ist vielleicht nicht so, wie ich selber gemacht hätte, aber das ist immer noch sehr gut. Ja. Sagen aber irgendwie alle, aber ich glaube, man muss selber dazu kommen, erstmal das zu begreifen. Was immer ich gerade damit sagen wollte. Ach, egal. Ja, bin da schon 15 Minuten am Quatschen. So lange wollte ich gar nicht, sonst wollte ich gar nicht lange aufnehmen. Ja, das war es erstmal von mir zum dritten Advent 2020. Ich wünsche euch noch eine schöne, schöne Zeit. Habt euch viel Spaß und wir hören uns. Tschüss!